Es ist es doch passiert, es ist alles hergestellt und getan. Der Wagen ist voll beladen und wir sind auf dem Weg. Wir kennen jede Kurve und jeden Hügel ganz genau. Nur zwischen dir und mir. Zündest mich an mit deiner Flamme. Ich lehne mich zurück in der Stille und unserem Schweigen ist alles da. Zündest mich an mit deiner Flamme. Ich lehne mich zurück in der Stille und unserem Schweigen. An unseren ersten Kuss, damals im Februar. Und es war doch gerade erst eben. Ich denke an unser erstes Mal und all die Male danach. Wir schauten uns an, selten durcheinander. Zündest mich an mit deiner Flamme. Ich lehne mich zurück in der Stille und unserem Schweigen ist alles da. Die Nadel des Plattenspielers springt, weil oben Kinder spielen, die Sonne legt sich langsam über uns. Die alleine sind mit Liebe hergestellt, sonst alles nur irgendwie. Und es regiert der Mangel. Du zündest mich an mit deiner. Ich lehne mich zurück in der Stille und unserem Schweigen ist alles da. Du zündest mich an mit deiner Flamme. Ich lehne mich zurück in der Stille und